Das Institut für internationale Fragen der DIVJK veröffentlichte am 21. Februar ein Anklageblatt mit der Überschrift »Wir entlarven die Menschen des Situation Japans als des Menschen des Verletzers der Extraklasse«. Das Blatt hat Untertitel wie Punkt 1 »Die Verletzung der elementaren Menschenrechte der Bürger unter der tyrannischen Politik der Regierung«, Punkt 2 »Die gesellschaftliche Unterlegenen im unglücklichen Leben«, Punkt 3 »Menschen des Wüste mit tief verwurzelter Rassendiskriminierung und Verachtung anderer Nationalitäten« und Punkt 4 »Verletzung der Menschenrechte der Japan-Koreaner, Gipfel des Chauvinismus«. Es wurde die miserable Menschenrechtslage in Japan mit ausführlichen Materialien ans Licht gebracht. Japan, so hieß es im Anklageblatt weiter, redete auf der internationalen Arena von den Menschenrechten in anderen Ländern. Aber dies ist eine dumme und niederträchtige Tat mit der Absicht, seine extremen Humanitätsverbrechen in der Vergangenheit für immer zu verbergen und seine jetzige Menschenrechtslage zu verschleiern. Die Gerechtigkeit und das Gewissen in der Welt, die die Würde und Rechte des Menschen aufrichtig wertschätzen, sollen diese Situation wachsam beobachten, den Menschen des Verbrechers der Extraklasse Japan vor das Gericht stellen und ihm entsprechende Strafe auferlegen.